Abschnitt 30 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel. Nachts kamen wir durch Fort Laramie und am 7. Morgen unserer Fahrt befanden wir uns in den Schwarzen Bergen, wo, scheinbar dicht neben uns, der Laramie Peak in gewaltiger Einsamkeit aufstieg. In tiefem, dunklem, vollem Indigo-Blau starrte uns der alte Koloss unter den seine Stirn umschattenden Gewitterwolken hervor mächtig entgegen. In Wirklichkeit war er 30 oder 40 Meilen weit weg, aber es schien, als stünde er nur ein kleines Stück hinter dem niedrigen Höhenzug zu unserer Rechten. Das Frühstück nahmen wir an der Horseshoe-Station ein, 676 Meilen von St. Joseph entfernt. Wir waren jetzt auf feindliches Indianergebiet gekommen und fuhren am Nachmittag an der La Parelle-Station vorbei, in deren Nähe es uns fortwährend recht unbehaglich zumute war. Wussten wir doch, dass oft hinter einem der Bäume, an denen wir auf Armeslänge vorüberfuhren, ein oder zwei Indianer auf der Lauer standen. Gerade die Nacht vorher hatte ein Wilder aus dem Hinterhalt dem Ponyreiter eine Kugel durch die Jacke gejagt. Dieser aber war trotzdem ganz ruhig weitergeritten, denn ein Ponyreiter darf sich mit der Untersuchung eines derartigen Vorkommnisses nur in dem Fall aufhalten, dass er totgeschossen wird. Solange er noch lebendig genug war, hatte er am Pferde festzukleben und weiterzureiten. Vielleicht 2,5 Stunden vor unserer Ankunft an der La Parelle-Station hatte der dortige Wirt 4-mal auf einen Indianer gefeuert. Allein dieser sei, fügte er mit gekränkter Miene hinzu, so flink herumgetanzt, dass er ihm alles verdorben habe. Und dabei sei die Munition so verteufelt rar. Offenbar wollte er durch diese Ausdrucksweise andeuten, der Indianer habe sich mit seinem Herumtanzen einen unerlaubten Vorteil verschafft. Unser Postwagen hatte, als Andenken an seine letzte Fahrt durch diese Gegend, im Vorderteil ein allerliebstes Loch. Die Kugel, von der es herrührte, hatte den Postillon gestreift, allein dieser machte sich nicht viel daraus. Er meinte, die richtige Gegend, um einen dickköpfig zu machen, sei die südliche Überlandroute gewesen durch das Apachengebiet, ehe die Gesellschaft die Linie weiter nach Norden verlegt habe. Die Apachen hätten ihm die ganze Zeit da unten keine Ruhe gelassen, so dass er nahe daran gewesen sei, mitten im Überfluss Hungers zu sterben, denn sie hätten ihn mit Kugeln durchlöchert wie ein Sieb, so dass er seine Nahrung nicht mehr habe bei sich behalten können. Eine Schilderung, die keinen ausnahmslosen Glauben fand. In dieser ersten Nacht auf feindlichem Indianergebiet zogen wir die Vorhänge möglichst dicht zu und legten uns auf unsere Waffen. Manchmal schliefen wir auf denselben ein, meist aber lagen wir bloß darauf. Wir sprachen nicht viel, sondern hielten uns still und lauschten. Es war eine rabenschwarze, zeitweise regnerische Nacht. Wir steckten dermaßen zwischen lauter Wäldern, Felsen, Hügeln und Abgründen drin, dass wir beim Hinausschielen durch einen Schlitz in einem der Vorhänge schlechterdings nichts zu unterscheiden vermochten. Postillon und Kondukteur saßen ebenfalls stumm auf ihrem Bock oder sprachen höchstens in langen Zwischenräumen und mit gedämpfter Stimme, wie man zu tun pflegt, wenn man sich von unsichtbarer Gefahr umgeben weiß. Wir hörten dem Regen, der auf das Wagendach herabtropfte, dem Knirschen der Räder in dem kotigen Kies und dem dumpfen Heulen des Windes zu. Und dabei wurden wir die ganze Zeit über die unsinnige Vorstellung nicht los, die mit einer nächtlichen Fahrt in dicht verhängtem Fuhrwerk stets untrennbar verwunden ist. Dass wir nämlich unverrückt auf der Stelle stehen blieben, trotz allem Stoßen und Schaukeln des Wagens, dem Trappeln der Pferde und dem Knarren der Räder. Lange horchten wir mit Anspannung aller Sinne und mit zurückgehaltenen Atem. Wollte dann einer von uns erlahmen und mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung ein paar Worte reden, so stieß gewiss einer der Gefährten plötzlich ein »Horcht« hervor, worauf der Betreffende augenblicklich wieder starr dasaß und horchte. So schleppten sich die Minuten und Viertelstunden in ermüdendem Gange hin, bis zuletzt unsere angespannten Glieder von einer dumpfen Betäubung ergriffen wurden und wir einschliefen. Wofern man unseren Zustand mit diesem starken Ausdruck bezeichnen darf, denn es war ein Schlaf mit dem Finger am Drücker der Pistole, ein Schlaf, in welchem die Fetzen und Bruchstücke unheimlicher, ängstlicher Träume durcheinanderwirbelten. Das reinste Chaos. Plötzlich wurden Träume und Schlaf samt der düsteren nächtlichen Stille durch einen lauten Knall verscheucht, dem ein langer, wilder Todesschrei folgte. Dann hörten wir nur 10 Schritt weit vom Wagen rufen. »Hilfe! Hilfe! Hilfe!« Es war die Stimme des Postillions. »Schlagt ihn tot! Schlagt ihn tot wie einen Hund! Man will mich umbringen! Leiht mir denn niemand ein Pistol? Seht euch vor! Wehrt ihn ab! Wehrt ihn ab!« Dann 2 Pistolenschüsse, Stimmengewirr und ein Getrappel, wie wenn sich eine Menschenmenge um etwas drängt. Mehrere schwere, dumpfe Schläge wie mit einer Keule, dann eine flehende Stimme. »Lassen Sie mich, meine Herren! Ach, lassen Sie mich! Ich bin ja schon tot!« Nun ein schwächeres Stöhnen und noch ein Schlag, und fort jagte die Post in die finstere Nacht hinein und ließ das grässliche Geheimnis hinter uns. Was für ein Schreck das war! Kaum 8 Sekunden, vielleicht nur 5, hatte der ganze Auftritt in Anspruch genommen. Wir hatten nur Zeit, an einen der Vorhänge zu stürzen und ihn in ungeschickter, verwirrter Hast teilweise loszuschnallen und aufzuknüpfen, als ein scharfer Peitschenknall über unseren Köpfen erklang und wir mit Donnergepolter einen Berggrat hinabrollten. Die ganze Nacht vollends lebten wir von diesem Geheimnis. Sie ging übrigens bereits rasch ihrem Ende zu. Ein Geheimnis musste es vorerst noch bleiben, denn alles, was wir vom Kondukteur als Antwort auf unsere Zurufe bekommen konnten, klang durch das Klappern der Räder hindurch ungefähr wie: »Erzähl es Ihnen morgen früh.« So steckten wir dann unsere Pfeifen an, stellten in einer Ecke oben am Vorhang eine Abzugsöffnung für den Rauch her und ein jeder erzählte dann, während wir im Flüstern dalagen, wie es ihm zumute gewesen, wie viele Indianer seiner ersten Vorstellung nach auf uns losgestürzt seien, welcher darauffolgenden Laute er sich erinnern könne und wie dieselben der Zeit nach aufeinander gekommen seien. Wir schmiedeten auch Hypothesen, doch waren wir nicht imstande, eine aufzutreiben, die es uns erklärt hätte, dass wir unseren Postillon abseits vom Wagen hatten sprechen hören und dass die indianischen Mordgesellen ein so gutes Englisch gesprochen hatten, vorausgesetzt, dass es überhaupt Indianer gewesen. So schwatzten und rauchten wir den Rest der Nacht vollends gemütlich durch. Unsere ahnungsvolle Ängstlichkeit war nämlich auf einmal ganz merkwürdig verflogen, seit wir einen wirklichen Anlass zum Schrecken hatten. Einen völlig befriedigenden Aufschluss über den geheimnisvollen Vorgang erhielten wir niemals. Alles, was wir uns aus den stückweisen, abgerissenen Mitteilungen, die wir am Morgen erhaschten, zusammenzureimen vermochten, war, dass der Auflauf an einer Station stattfand, wo die Postillone wechselten, und dass der abgehende Postillon über irgendeinen der Galgenvögel, die dortige Gegend unsicher machten, wie unser Kondukteur meinte, gab es nämlich dort herum keinen einzigen Menschen, auf dessen Kopf nicht ein Preis gesetzt gewesen wäre und der sich in den Ansiedlungen hätte sehen lassen dürfen, sich rücksichtslos geäußert hatte. Er hatte sein Maul gehen lassen über diese Kerle und hätte deshalb beim Anfahren das Pistol mit gespanntem Hahn neben sich hinlegen sollen und zuerst anfangen zu schießen. Denn das musste ja jeder Schafskopf wissen, dass sie ihm auflauern würden. Dies war alles, was wir herausbekommen konnten, und wir sahen wohl, dass weder der Postillon noch der Kondukteur viel Aufhebens von der Sache machten. Offenbar hatten sie keine große Achtung vor jemand, der sich beleidigend über die Leute äußerte und dann einfältig genug war, ihnen unter die Augen zu treten, ohne zur Vertretung seiner Meinung bereit zu sein. Mit diesem zarten Ausdruck bezeichneten sie das Niederschießen jedes beliebigen Nebenmenschen, dem jene Meinung nicht behagte. Und desgleichen flößte ihnen der Unverstand des Mannes, der es wagen konnte, den Grimm solcher Bestien wie dieser der Auswurf der Gesellschaft zu reizen, offenbar Geringschätzung ein, und der Kondukteur setzte zum Schluss noch hinzu. »Ich sage Ihnen, das heißt sich ja gerade so viel getrauen, wie wenn er Slade selber wäre.« Diese Bemerkung gab meiner Neugier eine völlig neue Richtung. Ich kümmerte mich nicht mehr um die Indianer und hatte selbst für den ermordeten Postillon kein Interesse mehr. Eine solche Zauberkraft lag in dem Namen Slade. Tag und Nacht war ich von nun an stets bereit, jeden Gesprächsgegenstand ohne weiteres fallen zu lassen, um einem neuen Bericht über Slade und seine furchtbaren Taten zu lauschen. Schon vor unserer Ankunft in Overland City hatten wir von Slade und seiner Abteilung, er war nämlich Abteilungsagent der Überlandpost, vernommen, und seit unserer Abfahrt von dort drehte sich die Unterhaltung unserer Postillone und Kondukteure nur noch ausschließlich um dreierlei. Kalifornien, die Silbergruben in Nevada und diesen verzweifelten Gesellen Slade. Und dabei nahm dieser Letztere den breitesten Raum ein. Wir waren allmählich zu der unerschütterlichen Überzeugung gelangt, dass Slade ein Mensch war, der Herz, Hände, ja seine ganze Seele in das Blut eines jeden tauchte, der seinem Selbstbewusstsein zu nahe trat. Ein Mensch, der für Beleidigungen, Kränkungen, Schmähungen oder Geringschätzung irgendwelcher Art furchtbare Rache nahm. Wenn möglich auf der Stelle, aber auch nach Jahr und Tag erst, falls es sich nicht früher schicken wollte. Ein Mensch, dem der Hass Tag und Nacht keine Ruhe ließ, bis er seine Rache gesättigt hatte. Und zwar genügte ihm dazu nur eines, des Feindes unbedingt der Tod. Nichts Geringeres. Ein Mensch, dessen Züge in schrecklicher Freude aufleuchteten, wenn er einen Feind überraschte und sich im Vorteil demselben gegenüber befand. Ein hoher und tüchtiger Angestellter der Überlandpost, selbst zum Auswurf der Gesellschaft gehörig und trotzdem die unbarmherzige Geißel dieses Gesindels, war Slade zugleich der blutigste, gefährlichste und wertvollste Bürger, den die wilden Felsennester des Gebirges beherbergten. Ende von Abschnitt 30.